Abschnitt 20 aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 11. Kapitel, Teil 1. Neely trat mit dem Präsentierbrett herein, auf dem sie den Tee, die gerösteten Brotschnitten und das Stückchen Butter brachte, die das unveränderliche Frühstück der Kranken ausmachten. »Was soll das heißen?« fragte Mrs. Milroy, indem sie aussah und sprach, als ob die unrechte Dienerin in ihr Zimmer gekommen wäre. Neely setzte das Präsentierbrett auf den Tisch neben dem Bette nieder. »Ich wünschte so sehr, dir auch einmal das Frühstück zu bringen, Mama«, erwiderte sie, »und bat Rachel, es mir zu überlassen.« »Komm her«, sagte Mrs. Milroy, »und sage mir guten Morgen.« Neely gehorchte. Wie sie sich bückte, um ihre Mutter zu küssen, fasste Mrs. Milroy sie am Arm und drehte sie schnell dem Lichte zu. Im Gesichte ihrer Tochter waren deutliche Spuren der Bekümmernis zu lesen. Augenblicklich fühlte sich Mrs. Milroy von einer tödlichen Angst durchschauert. Sie glaubte, Miss Gould habe entdeckt, dass ihr Brief geöffnet worden sei, und die Wärterin halte sich deshalb fern. »Lass mich los, Mama«, sagte Neely vor dem Griffe ihrer Mutter zurückbebend. »Du tust mir weh.« »Sage mir, warum du mir heute Morgen mein Frühstück heraufgebracht hast«, fragte Mrs. Milroy nochmals. »Ich habe es dir schon gesagt, Mama.« »Das hast du nicht getan. Du hast einen Vorwand gemacht. Ich sehe dies in deinem Gesichte. Komm, was ist's?« Neelys Entschlossenheit wich der ihrer Mutter. Sie blickte unruhig seitwärts auf die Sachen auf dem Präsentierbrett. »Ich habe mich geärgert«, sagte sie mit Mühe, »und mochte nicht im Frühstückszimmer bleiben. Ich wollte zu dir kommen und mit dir reden.« »Geärgert? Wer hat dich geärgert? Was hat sich zugetragen? Hat Miss Gould etwas damit zu schaffen?« Neely blickte mit plötzlicher Neugierde und Bestürzung wieder ihre Mutter an. »Mama«, sagte sie, »du liest meine Gedanken. Du erschreckst mich förmlich. Es war in der Tat Miss Gould.« Ehe Mrs. Milroy ihrerseits ein Wort zu sagen vermochte, öffnete sich die Tür und die Wärterin sah herein. »Haben Sie alles, was Sie wünschen?«, fragte sie so gelassen wie immer. »Miss bestand darauf, heute Morgen ihr Frühstück heraufzubringen. Hat sie etwas zerbrochen?« »Geh ans Fenster, ich habe mit Rachel zu reden«, sagte Mrs. Milroy. Sowie ihre Tochter den Rücken gewendet, winkte sie die Wärterin ungeduldig zu sich heran. »Ist irgendetwas vorgefallen?«, fragte sie flüsternd. »Meint ihr, sie habe uns im Verdacht?« Die Wärterin wandte sich mit ihrem harten, spöttischen Lächeln ab. »Ich sagte ihnen, es solle geschehen«, erwiderte sie, »und es ist geschehen. Sie hat nicht die Spur von Argwohn. Ich wartete im Zimmer und sah sie den Brief in die Hand nehmen und öffnen.« Mrs. Milroy atmete erleichtert auf. »Ich danke«, sagte sie laut genug, um von ihrer Tochter gehört zu werden. »Ich brauche weiter nichts.« Die Wärterin ging und Neely kam vom Fenster zurück. Mrs. Milroy fasste ihre Hand und betrachtete sie aufmerksamer und liebevoller als gewöhnlich. Ihre Tochter interessierte sie heute Morgen, denn ihre Tochter hatte etwas über Miss Gould zu sagen. »Ich glaubte sonst, dass du hübsch zu werden versprichst, Kind«, sagte sie, die unterbrochene Unterhaltung vorsichtig in der am wenigsten direkten Weise wieder aufnehmend. »Aber du scheinst dein Versprechen nicht zu halten. Du siehst unwohl und niedergeschlagen aus. Was fehlt dir?« Hätte zwischen Mutter und Kind irgendwelche Sympathie stattgefunden, so würde Neely vielleicht die Wahrheit bekannt haben. Sie hätte vielleicht erwidert, »Ich sehe elend aus, weil mir das Leben verkümmert wird. Ich liebe Armadale und Armadale hat bis vor kurzem mich geliebt. Wir hatten eine einzige kleine Differenz, in der ich zu tadeln war. Ich hätte ihm dies damals gern gesagt und möchte es ihm seitdem fortwährend sagen, aber Miss Gould drängt sich zwischen mich und ihn und hindert mich daran. Sie hat uns einander entfremdet, sie hat ihn umgestimmt und mir entrissen. Er sieht mich nicht mehr an wie früher, spricht nicht mehr zu mir wie früher, ist nie mehr allein mit mir. Ich kann nicht zu ihm sprechen, wie ich mich zu sprechen sehne, und ich kann nicht an ihn schreiben, denn das würde das Aussehen haben, als wollte ich ihn zu mir zurückbringen. Es ist alles vorbei zwischen mir und Armadale, und das ist die Schuld jenes Frauenzimmers. Den ganzen Tag ist Groll zwischen mir und Miss Gwilt, und was ich immer sage oder tun mag, sie weiß mich stets, ihre Überlegenheit fühlen zu lassen und mir zu zeigen, dass ich im Unrecht bin. Ehe sie kam, freute ich mich über alles, was ich in Thorpe Ambrose sah, und war glücklich. Jetzt macht mir nichts mehr Freude. Ich bin über nichts mehr glücklich. Wäre Neely je gewöhnt gewesen, ihre Mutter um Rat zu fragen und sich der Liebe ihrer Mutter anzuvertrauen, so hätte sie vielleicht jetzt solche Worte zu ihr gesprochen. So aber füllten sich bloß ihre Augen mit Tränen und sie ließ schweigend den Kopf auf die Brust sinken. »Komm«, sagte Mrs. Milroy, welche die Geduld zu verlieren begann, »du hast mir etwas über Miss Gwilt zu sagen. Was ist es?« Neely drängte ihre Tränen zurück und machte eine Gewaltanstrengung, um zu antworten. »Sie quält mich auf das Unerträglichste, Mama. Ich kann's nicht aushalten. Ich werde etwas tun.« Neely stockte und stampfte zornig mit dem Fuße auf den Boden. »Ich werde ihr etwas an den Kopf werfen, wenn es noch lange in dieser Weise fortgeht. Ich würde ihr schon heute Morgen etwas an den Kopf geworfen haben, hätte ich nicht das Zimmer verlassen. Oh, bitte, sprich mit Papa. Bitte, erfinde irgendeinen Grund, um sie fortzuschicken. Ich will mich in eine Pension schicken lassen, will alles in der Welt tun, um Miss Gwilt loszuwerden.« Um Miss Gwilt loszuwerden, bei diesen Worten, bei diesem Echo ihres alles überwindenden geheimen Herzenswunsches von den Lippen ihrer Tochter, richtete Mrs. Milroy sich langsam im Bette auf. Was sollte das heißen? Kam etwa die Hilfe, die sie suchte, gerade aus dem Viertel, wo sie dieselbe am wenigsten gesucht hatte? »Warum möchtest du sie loswerden?« fragte sie. »Worüber hast du dich zu beklagen?« »Über nichts«, sagte Neely. »Das ist das Ärgerliche an der Sache. Miss Gwilt will mir keinen Grund zur Beschwerde geben. Sie ist ganz unausstehlich. Sie bringt mich von Sinnen und ist dabei ein Bild alles Anstandes. Wahrscheinlich ist es Unrecht, aber es ist mir einerlei. Ich hasse sie.« Mrs. Milroys Augen prüften das Gesicht ihrer Tochter, wie sie dasselbe noch nie zuvor geprüft hatten. Augenscheinlich lag etwas unter der Oberfläche, etwas, das für ihren eigenen Zweck in Erfahrung zu bringen von der allergrößten Wichtigkeit für Mrs. Milroy sein konnte, das sich noch nicht zu erkennen gab. Sie sah sich sanft und allmählich immer tiefer und tiefer in Neelys Seele hineinstehlen und mit immer wärmerem Interesse Neelys Geheimnis ausforschen. »Schenke mir eine Tasse Tee ein, mein Kind«, sagte sie, »und rege dich nicht auf. Warum sprichst du darüber mit mir? Warum wendest du dich nicht an deinen Papa?« »Ich habe mit Papa zu sprechen versucht«, sagte Neely, »aber es nützt nichts, er ist zu gut, um einzusehen, welch ein abscheuliches Geschöpf sie ist. Vor ihm nimmt sie stets das beste Betragen an. Sie weiß sich, ihm stets auf eine oder die andere Weise nützlich zu machen. Ich kann es ihm nicht auseinandersetzen, warum ich diese Abneigung gegen Miss Gwilt hege. Ich kann es auch dir nicht begreiflich machen. Ich kann es nur selber begreifen.« Sie versuchte, den Tee einzuschenken, vergoss denselben aber bei dem Versuche. »Ich will wieder hinuntergehen«, rief Neely in Tränen ausbrechend. »Ich tauge zu gar nichts. Ich kann selbst nicht einmal eine Tasse Tee einschenken.« Mrs. Milroy ergriff ihre Hand und hielt sie fest. So unbedeutend solcher gewesen, hatte doch Neelys Anspielung auf die Beziehungen zwischen dem Major und Miss Gwilt rasch die Eifersucht der Mutter erweckt. Der Zwang, den Mrs. Milroy sich bisher angetan, schwand augenblicklich, schwand sogar in Gegenwart eines 16-jährigen Mädchens, das obendrein ihr eigenes Kind war. »Bleib hier«, sagte sie heftig, »du bist an den rechten Ort und zur rechten Person gekommen. Fahre fort auf, Miss Gwilt zu schimpfen, ich höre dies gern, denn auch ich hasse sie.« »Du, Mama?« rief Neely erstaunt ihre Mutter anblickend. Einen Augenblick zögerte Mrs. Milroy, ehe sie weitersprach. Ein letzter Instinkt aus ihrem früheren ehelichen Leben mahnte sie, auf die Jugend und das Geschlecht ihres Kindes Rücksicht zu nehmen. Aber die Eifersucht nimmt auf nichts Rücksicht, weder im Himmel noch auf Erden, auf nichts als auf sich selbst. Das langsame Feuer der Selbstqual, das Tag und Nacht in der Brust dieses unglücklichen Weibes glühte, schoss sein tödliches Licht in ihre Augen, während die nächsten Worte langsam und giftig von ihren Lippen fielen. »Wenn du Augen im Kopf gehabt, würdest du nicht zu deinem Vater gegangen sein«, sagte sie. »Dein Vater hat seine Gründe dafür, nichts anzuhören, was ihm von dir oder sonst irgendjemand über Miss Gwilt gesagt wird.« Manche Mädchen in Lilis Alter würden den geheimen Sinn dieser Worte nicht erkannt haben. Zum Unglück für die Tochter aber hatte diese hinlängliche Erfahrung über die Mutter gemacht, um diese zu verstehen. Mit erglühendem Gesichte sah Lili vom Bette zurück. »Mama«, sagte sie, »du sprichst ganz abscheulich. Der Papa ist der Beste, Liebste, Zärtlichste. Oh, ich will's nicht hören, ich will's nicht hören.« Mrs. Milroys Heftigkeit ließ augenblicklich alle Zügel fahren, und zwar umso mehr, als sie sich wider Willen bewusst war, Unrecht getan zu haben. »Du impertinente kleine Närrin«, rief sie wütend, »meinst du, ich bedürfe deiner, damit du mich an meine Pflichten gegen deinen Vater erinnerst? Soll ich etwa von einer naseweisen kleinen Kreatur wie du lernen, wie ich von deinem Vater sprechen, von deinem Vater denken und deinen Vater lieben und ehren soll? Ich kann dir sagen, dass es eine große Enttäuschung für mich war, als du geboren wurdest. Ich wünschte mir einen Knaben, du impertinentes Ding. Wenn du je einen Mann findest, der einfältig genug ist, dich zu heiraten, so mag er sich glücklich schätzen, wenn du ihn nur halb so sehr, ein Viertel so sehr, ein Hunderttausendstel so sehr liebst, wie ich deinen Vater geliebt habe. Ach, wenn's zu spät ist, kannst du weinen. Du kannst zu deiner Mutter zurückgeschlichen kommen, nachdem du sie beleidigt hast, um sie um Verzeihung zu bitten. Du plumpes, vierschrötiges, kleines Geschöpf, ich war weit schöner, als du jemals werden kannst, zur Zeit, als ich deinen Vater heiratete. Ich wäre durch Feuer und Wasser gegangen, um deinem Vater zu dienen. Hätte er mich gebeten, einen meiner Arme abzuschneiden, so würde ich es getan haben. Ihm zu gefallen, würde ich es getan haben.« Sie wandte plötzlich ihr Gesicht der Wand zu. Ihre Tochter, ihren Gatten, alles vergessend außer der marternden Erinnerung an ihre verlorene Schönheit. »Meine Arme«, wiederholte sie matt für sich, »was für Arme ich hatte, als ich jung war.« Sie streifte verstohlen den Ärmel ihres Nachtkleides auf und sagte schaudernd, »Und wenn ich sie jetzt ansehe, wenn ich sie jetzt ansehe...« Ende von Abschnitt 20, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 27. Oktober 2023.